Wer nach dem Optimum strebt, wird zusätzlich noch ein muskelaufbauendes Krafttraining beginnen. Keine Muskelberge à la Arnold Schwarzenegger, sondern eine Stärkung aller Muskeln. Das kommt allen Gelenken, vor allem aber dem Rücken zugute. Jedermann kann bequem zu Hause sein Training verfolgen. Zum Beispiel durch Übungen mit dem Theraband, an den Geräten im Fitnessstudio oder auch im Pilateskurs in Gemeinschaft mit anderen Mitstreitern. Es ist jedoch sinnvoll, vor Beginn einige Grundsätze kennenzulernen. Die Muskulatur braucht das Signal, du bist zu schwach, also sieh zu, dass du beim nächsten Mal besser in Form bist. Und tatsächlich funktioniert das, wenn man den Muskel durch die richtige Belastungsdosierung zuerst ermüdet und ihm anschließend genügend Zeit gibt, sich zu erholen. Erholen heißt in diesem Fall dann, dass sich der Muskel über das Ausgangsniveau hinaus entwickelt. Erfreulicherweise haben aktuelle Studien bewiesen, dass man sich auch beim Krafttraining nicht bis an die Grenze belasten muss, sondern dass ein sanftes Krafttraining für Einsteiger genauso effektiv und dabei wesentlich schonender und angenehmer ist. Das Krafttraining hat aber nur den gewünschten Effekt, wenn man a. nicht hungert, denn im Mangel kann der Körper per se nicht aufbauen, und b. dem Muskel zur rechten Zeit auch noch genügend Baustoffe, das heißt Proteine, zur Verfügung stehen, was ja durch die Trennkost mit seiner proteinreichen Abendmahlzeit optimal gewährleistet ist. Mit jedem Gramm Muskelmasse erhöhen Sie zusätzlich Ihren Kaloriengesamtumsatz. Schlichtweg deshalb, weil die Muskeln rund um die Uhr mit Energie versorgt werden müssen. Das heißt, sind erst einmal zusätzliche Muskeln aufgebaut, verlieren sie noch mehr überschüssiges Gewicht. Auch diesmal funktioniert es tatsächlich im Schlaf. Zum einen kommt es zu einer Vermehrung der Brennzellen, also der Zellen, die Nährstoffe in Energie umsetzen. Zum anderen sorgen Kraftbeanspruchungen nach neuen Erkenntnissen ebenso wie Ausdauerbeanspruchungen für eine Verbesserung der Insulinempfindlichkeit der Zellen. Und je höher die Qualität der Insulinrezeptoren ist, umso besser kann Zucker verbrannt werden. Hinzu kommt der kraftspezifische Nachbrenneffekt, das heißt ein anhaltend hoher Energieumsatz infolge des Trainings. Der kann nach einem Muskelaufbautraining noch 12, teilweise sogar bis zu 24 Stunden nachgewiesen werden.